Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Fünftes Buch: Imperialismus und Impressionismus. Vom Deutsch-Französischen Krieg bis zum Weltkrieg. Willkommen zur 103. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Nach längerer Abstinenz vom Selberlesen wurde die heutige Sendung zur Abwechslung wieder einmal in eigener Thermofaktur gefertigt. Die werte Laufkundschaft muss sich leider mit einer verkürzten Streckenführung begnügen oder für routenfüllende Reserve sorgen. Diesmal wird Friedell pur kredenzt. Gelesen, nicht besprochen. Als Kommentar mögen wahlweise Gespräche mit Gästen vergangener Sendungen herangezogen werden. Wer Muße hat, kann auch auf Peter Dusseks abschließende Worte zu Bismarck in der nächsten Folge, Donnerstag, 9. Mai, warten. Die Neutralen. Inzwischen hatten auch die neutralen Staaten begonnen, sich in ihrer Art am Krieg zu beteiligen. Da Frankreich sich genötigt sah, seine Schutztruppen aus dem Kirchenstaat zurückzuziehen und im eigenen Lande zu verwenden, wurde dieser am 20. September von italienischen Truppen besetzt und Rom zur Hauptstadt Italiens erklärt. Der stolze Wahlspruch »Italia farà da sé« hat sich eigentlich in der bisherigen Geschichte dieses Volkes nicht sehr bewährt. Es verdankt die Lombardei dem französischen Sieg von Solferino, Venetien dem preußischen Sieg von Königgrätz, Rom dem deutschen Sieg von Sedan, Triest und Trient dem Sieg der Entente, während es selbst bei San Martino und Custozza, am Isonzo und Piave immer nur Niederlagen erlitten hat. Als der Vertreter Italiens auf dem Berliner Kongress Kompensationen für die bosnische Okkupation begehrte, sagte ein russischer Diplomat zu Bismarck: »Wie kann Italien Landgewinn verlangen? Hat es denn eine Schlacht verloren?« Was Russland anlangt, so erklärte am 31. Oktober der Reichskanzler Fürst Gortschakow in einem Rundschreiben, der Pariser Friedensvertrag sei bereits mehrmals durchbrochen worden und Russland halte sich nicht mehr an die Bestimmungen gebunden, durch die das Schwarze Meer für neutral erklärt wurde. Hierauf trat auf Anregung Bismarcks in London eine Konferenz zusammen, bei der Russland erreichte, dass die Meerengen für seine Handelsflotte geöffnet wurden und es im Pontus Kriegsschiffe halten und Befestigungen anlegen durfte. Es war dies eine Art Quittung Preußens für den diplomatischen Druck, den Russland bei Ausbruch des Krieges auf Österreich ausgeübt hatte. In England waren die Sympathien anfangs auf der Seite Deutschlands gewesen, zumal da Bismarck dafür gesorgt hatte, dass die Verhandlungen, die Benedetti schon 1866 mit ihm über eine eventuelle Einverleibung Belgiens geführt hatte, dort rechtzeitig bekannt wurden. Als aber durch die ununterbrochenen Niederlagen die Annexion Elsass-Lothringens zur Gewissheit wurde, erhoben sich immer mehr Stimmen, die für ein Eingreifen zugunsten der Besiegten plädierten. Einen gewissen Umschwung in der öffentlichen Stimmung bewirkte der Brief, den Carlyle am 18. November an die Times schrieb. Er sagte darin, dass die Deutschen nur zurückgenommen hätten, was ihnen einst durch hinterlistigen Überfall geraubt worden sei und dass das edle, fromme, geduldige und solide Deutschland nicht nur die Macht, sondern auch das göttliche Recht besitze, anstelle des windigen, ruhmgierigen, gestikulierenden, streitsüchtigen Frankreich die Königin des Kontinents zu werden. Bald nach Sedan hatte Thiers eine Rundreise in die europäischen Hauptstädte unternommen, um die Regierungen zur Intervention zu veranlassen, aber überall einen Refuse erhalten. Gladstone erklärte ihm, das Kabinett könne nur ein einfacher Vermittler sein. Beust sagte, Österreich könne sich erst entschließen, wenn es wisse, was Russland tun werde. Gortschakow konnte nur versprechen, sein Möglichstes zu tun, um einen annehmbaren Frieden herbeizuführen. Viktor Emanuel zog sich hinter sein Ministerium zurück. Dieses verwies darauf, dass es ohne Parlament nichts verfügen könne. Und dieses war abwiesend. Beust, der persönlich immer auf der Seite stand, die Preußen entgegen war, fasste die Situation in die resignierten Worte zusammen: Ich sehe Europa nicht mehr. Bismarck war gleichwohl voller Befürchtungen. Zitat: Es hätte der geringste Anstoß genügt, den ein Kabinett dem anderen gegeben hätte. Die Gefahr einer Einmischung Europas beunruhigte mich täglich. Zitat Ende. In der Tat hätte bloß Russland oder England einen Kongress anzuregen brauchen und alles wäre in Frage gestellt gewesen. Auch die Verwirklichung des Zusammenschlusses der deutschen Reichsfürsten machte Bismarck große Sorgen. Die von ihm schließlich durchgesetzte Form war die, dass der König von Bayern als der rangnächste deutsche Potentat dem König von Preußen namens der deutschen Fürsten und freien Städte in einem Brief die Kaiserkrone antrug. Ludwig II. Sträubte sich lange. Er wollte zuerst von romantischen, mittelalterlichen Reminiszenzen bestimmt einen Wechsel der Kaiserkrone zwischen Wittelsbachern und Hohenzollern und schrieb den Brief erst, als er einsah, dass ihn sonst der König von Sachsen oder der Großherzog von Baden schreiben würde. Nach der Kaiserproklamation, der er nicht beiwohnte, legte er Trauerkleider an. Aber auch Wilhelm I. war mit der Entwicklung der Dinge keineswegs zufrieden. Bei den ersten Erörterungen sagte er: Was soll mir der Charaktermajor? Worauf Bismarck erwiderte: Majestät wollen doch nicht ewig ein Neutrum bleiben, das Präsidium. Schließlich erklärte er sich mit der neuen Würde einverstanden, aber nur, wenn er Kaiser von Deutschland heißen werde, während Bismarck aus staatsrechtlichen und anderen Gründen die Bezeichnung deutscher Kaiser als die einzig mögliche ansah. Der Monarch war hierüber so verstimmt, dass er Bismarck bei den Proklamationsfeierlichkeiten öffentlich schnitt. Der Friede. Da der größte Teil der Festungen und ein Drittel des Landes von den Deutschen besetzt war, konnte der Verlust des Krieges nicht mehr länger in Zweifel gezogen werden, was Victor Hugo in die Formel brachte: Preußen hat den Sieg, Frankreich den Ruhm davongetragen. Thiers trat mit Bismarck in Friedensverhandlungen. Nach einer vom preußischen Generalstab ausgearbeiteten Karte gingen die ursprünglichen Forderungen auf mehr, als erreicht wurde, nämlich einen wesentlich größeren Teil von Lothringen mit Longuyon, Briey, Nancy, Lunéville im Süden auf Abrundung durch Belfort und Montbéliard. Schließlich einigte man sich auf das ganze Elsass ohne Belfort und etwa ein Fünftel des damaligen Herzogtums Lothringen. Hiervon ist etwa ein Viertel mit Metz zum französischen Sprachgebiet zu rechnen, welcher Teil nur aus strategischen Gründen hinzugenommen wurde, aufgrund des sogenannten Glacis-Arguments. Diese Bedingungen müssen als maßvoll bezeichnet werden. Dass man auf das berühmte Loch von Belfort verzichtete, war sogar vom rein militärischen Standpunkt betrachtet inopportun. Dass selbst die 6 Milliarden Kriegsentschädigung, die Bismarck ursprünglich gefordert hatte, nicht zu hoch gegriffen gewesen wären, wird durch die überraschende Schnelligkeit bewiesen, mit der das französische Volk die 5, auf die er später herabging, zustande brachte. Und wer in Europa hätte damals Deutschland bei seinem guten Verhältnis zu Russland, dem Desinteressement Englands, der Ohnmacht Österreichs und Italiens daran verhindern können, mit seinen 900.000 Mann kriegsgeübter mobiler Truppen auch das Erzbecken von Briey und den wichtigen Knotenpunkt Nancy zu behalten? Andererseits ist immer wieder behauptet worden, dass es der Frankfurter Friede war, der Frankreich in seine radikale Revanche-Politik getrieben hat. Es lässt sich jedoch die Frage aufwerfen, wie denn ein Friede hätte beschaffen sein müssen, der diese Stimmungen nicht erzeugt hätte. Eine Beschränkung der Annexion auf rein deutsche Gebiete oder auch nur auf das Elsass hätte an der Sachlage gar nichts geändert. Ja, selbst ein völliger Verzicht auf Eroberungen hätte in der nationalen Eitelkeit noch immer den Stachel der Niederlage zurückgelassen. Ein Volk, das Revanche für Königgrätz verlangte, war offenbar nur durch eigene Siege zu versöhnen. In der Nationalversammlung, die in Bordeaux über die Friedensbedingungen verhandelte, sagte Victor Hugo: »Meine Herren, in Straßburg sind zwei Statuen errichtet, eine für Gutenberg, eine für Kleber. Wir fühlen, wie sich in uns eine Stimme erhebt, die Gutenberg beschwört, nicht zuzulassen, dass die Zivilisation erstickt werde, und Kleber, dass die Republik erstickt werde.« Louis Blanc rief: »Über die Elsässer verfügen wie über Sklaven, über sie, die unsere Brüder sind. Sie abtreten wie eine Herde, die keinen Tropfen Blut in den Adern haben, den sie uns nicht angeboten, nicht für uns mit Eifer vergossen haben. Niemals, niemals, niemals.« Worauf der Präliminarfriede mit erdrückender Majorität angenommen wurde. Die Kommune. Bismarck hatte Paris entwaffnen wollen, aber Favre hatte sich dagegen aufs Äußerste gesträubt. Die Folge war die Ausrufung der Regierung des Gemeinderats, der Commune de Paris, die sich zu den jakobinischen Prinzipien von 1793 bekannte, über die besitzenden Einwohner Gewaltmaßregeln und Erpressungen verhängte, zahlreiche Geiseln, darunter den Erzbischof, erschießen ließ, die Plünderung der Kirchen verfügte und einen Teil der öffentlichen Gebäude. Das Tuilerienschloss, den Justizpalast, das Finanzministerium, das Rathaus, die Polizeipräfektur den Flammen preisgab. Erst nach einem Kampf von 2 Monaten gelang es MacMahon, an der Spitze der regulären Truppen in die Stadt einzudringen und während der blutigen Woche in einem wilden Barrikadenkampf, dem fürchterlichsten Bürgergemetzel der neueren Geschichte, den Aufstand niederzuwerfen. Gerade in jenen Tagen erschien in Paris eine chinesische Gesandtschaft. Man entschuldigte sich bei ihr, aber ihr Führer erwiderte: »Keine Ursache. Ihr seid jung, ihr Okzidentalen. Ihr habt noch fast gar keine Geschichte. Das ist doch immer so. Belagerung und Kommune, das ist die normale Geschichte der Menschheit.« Das Sozialistengesetz. Deutschland hingegen bekam seine 5 Milliarden, eine für die damaligen Geldbegriffe unvorstellbare Summe. Deutschland, das Land der frugalen Kleinbürger und Offiziere, verträumten Professoren und Musikanten, wurde reich. Infolgedessen gab es einen ungeheuren Börsenkrach. Jener 9. Mai des Jahres 1873, der ihn brachte, der Finanzwelt in ähnlich schreckhafter Erinnerung wie den Serben die Schlacht auf dem Amselfeld und den Römern Cannae, führte den Namen der Schwarze Freitag. Die Jahre, die ihm vorausgingen und folgten, aber heißen die Gründerjahre. Denn man beschäftigte sich damals mit nichts als Gründungen. Jede Woche brachte neue Konsortien, Sozietäten, Syndikate, Aktien, Unternehmungen. Die Aktie, die abwesende Arbeitgeberin, wie man sie genannt hat, ist die modernste und mächtigste Form des Kapitalismus. Sie ist nach Shaws geistvoller Deutung des Nibelungenrings der Tarnhelm Alberichs, des Schöpfers des Kapitalismus. Dieser Tarnhelm ist, Zitat, »ein bekanntes Requisit auf unseren Straßen, wo er gewöhnlich die Form eines Zylinders annimmt. Er macht seinen Träger, den Aktionär, unsichtbar oder verwandelt ihn in verschiedene Gestalten, in einen frommen Christen, in einen Spender für Spitäler, einen Wohltäter der Armen, einen vorbildlichen Gatten und Vater, während er doch nur ein Schmarotzer der Allgemeinheit ist. Zitat Ende. Aber bisweilen macht er auch den Goldschatz Alberichs unsichtbar. Der solide Kaufmann und korrekte Beamte, der exklusive Aristokrat und der eingesponnene Gelehrte, sogar das Militär und die Geistlichkeit, alle waren vom Spekulationsfieber ergriffen. Die Folgen waren Überproduktion, Industriekrisis, massenhafte Konkurse, Sinken des Werts der Papiere bis zum Papierwert, Zusammenbruch vieler Privatvermögen, Stilllegung oder Reduzierung zahlreicher Betriebe, Lohnkürzungen und Arbeiterentlassungen. Dies führte wieder zu Demonstrationen, Streiks, Tumulten, antikapitalistischer Propaganda in Schriften und Versammlungen. Im Mai 1878 unternahm der Klempnergeselle Hödel ein erfolgloses Revolverattentat auf den 81-jährigen Kaiser. Eine daraufhin von Bismarck dem Reichstag vorgelegte Verschärfung des Strafgesetzes wurde abgelehnt. Einige Wochen später feuerte ein Dr. Nobiling zwei Schrotschüsse auf den Kaiser, der nicht unbedenklich verwundet und nur durch seinen Helm gerettet wurde. Nun brachte Bismarck sein Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokraten durch, dessen Anwendungsverfahren das Verbot sämtlicher linksgerichteten Vereine und Zeitungen, zahlreiche Hausdurchsuchungen, Verhaftungen und Ausweisungen und in seinen Auswüchsen verächtliches Lockspitzelwesen, brutale Willkürlichkeiten, gehässige Schikanen und ein sozialistisches Märtyrertum zur Folge hatte, das der jungen Partei viele neue Freunde zuführte. Bismarck selbst war viel zu weise, um nicht zu wissen, dass keine geistige Bewegung sich mit roher Gewalt unterdrücken lässt. Vielmehr ging sein eigentlicher Plan dahin, die Arbeiterfürsorge selbst in die Hand zu nehmen und so die ganze Bewegung gewissermaßen zu verstaatlichen. Diesem Zweck dienten Maßnahmen wie die Krankenversicherung vom Jahr 1883, die Unfallversicherung vom Jahr 1884, die Invaliditäts- und Altersversicherung vom Jahr 1889, die aber von den Sozialdemokraten als Almosenpolitik abgelehnt wurden. Der Kulturkampf. Gelang Bismarck über die Rote Internationale nur ein halber Sieg, so kann man den Ausgang des Kulturkampfs, den er gegen die Schwarze Internationale führte, fast eine Niederlage nennen. Die sonderbare Bezeichnung, von Virchow geprägt, der ein großer Gelehrter und kleiner Politiker war, ist irreführend, denn eigentlich wurden die Mächte der Kultur, Religion, Tradition, Spiritualität von der Kirche vertreten, während sich auf der Seite der Gegner mehr die Tendenzen der Zivilisation, Bildung, Staatsräson, materieller Fortschritt befanden. Die erste Wurzel des Konflikts ist im Unfehlbarkeitsdogma zu suchen, das Papst Pius IX. Am 18. Juli 1870, dem Vortage der französischen Kriegserklärung, verkündet hatte. Darin wurde festgesetzt, dass der Papst, wenn er ex cathedra rede und eine den Glauben oder die Sitten angehende Lehre definiere, als infallibel anzusehen sei. Hierdurch entstanden Spaltungen unter den Papisten. Die Staatskatholiken erkannten zwar auf konfessionellem Gebiet den unfehlbaren Papst an, bestritten ihm aber die Kompetenz in Fragen des Staates. Die Altkatholiken weigerten sich, seinen Primat in einem weiteren Umfang gelten zu lassen, als ihn die Kirchenväter und Konzilien festgestellt hatten. Ein Teil von ihnen schloss sich zu einer förmlichen Sekte zusammen, die den deutschen Gottesdienst einführte, das Zölibat abschaffte und sich einen eigenen Bischof wählte. Andere beschränkten sich auf die bloße Abweisung des neuen Dogmas. Die Gegensätze spitzten sich zu, als die Kurie von der preußischen Regierung erfolglos die Entfernung der Altkatholiken aus den Lehrämtern verlangte. Bismarck stützte sich im Reichstag auf die Liberalen. Ihm stand die Zentrumspartei gegenüber, verstärkt durch die Konservativen, auch die Evangelischen und alle Sezessionisten, die Polen, Welfen, Elsässer. Eine Reihe von Regierungsmaßnahmen, der Kanzelparagraph, gerichtet gegen den Missbrauch der Kanzel zur politischen Agitation, die Einführung der Zivilehe, der weltlichen Schulaufsicht, des Kulturexamens für Geistliche aus Deutsch, Geschichte, Philosophie und den klassischen Sprachen, die Aufhebung des Jesuitenordens und anderer Kongregationen erregten große Erbitterung. Der Klerus sprach von neronischer und diokletianischer Christenverfolgung. Bismarck sein berühmtes Canossa-Wort. 1873 verübte der katholische Böttchergeselle Kuhlmann auf ihn ein Attentat. Den Höhepunkt erreichte der Kampf im Jahr 1875, als das sogenannte Sperrgesetz die Einstellung aller staatlichen Leistungen an jene Pfarreien und Bistümer verfügte, die sich nicht ausdrücklich zum Gehorsam gegen die Regierung verpflichteten. Pio IX hatte Bismarck einen protestantischen Philipp genannt. Aber der Kanzler war weder ein zeitfremder Habsburger noch ein verbohrter Spanier. Er unterwarf sich der Macht der Tatsache, dass, wie er sich später äußerte, das Zentrum ein unüberwindlicher Turm sei und man nicht gegen das Gewissen von 2/5 der Bevölkerung regieren könne. Der Papstwechsel, der 1878 stattfand, erleichterte ihm die Versöhnung. Die antikatholische Gesetzgebung wurde Stück für Stück abgebaut. Unverändert aufrechterhalten blieb an wesentlichen Bestimmungen nur die staatliche Schulaufsicht und die obligatorische Zivilehe. Der Berliner Kongress. Das Jahr, in dem Bismarck in einer entscheidenden innerpolitischen Frage nachgeben musste, brachte ihm einen großen Triumph auf dem Gebiete der äußeren Politik. Unter seinem Vorsitz wurde im Juni 1878 der Kongress der Großmächte zu Berlin eröffnet, der den 6. russisch-türkischen Krieg zum Abschluss brachte. 1875 waren in der Herzegowina Aufstände ausgebrochen. Die Insurgenten erklärten in einem Appell an die Mächte, die Raja, die Christenheit des Osmanischen Reiches, sei bisher ein stummes Geschöpf gewesen, geringer als das Tier zu ewiger Sklaverei geboren. Nun habe sie sich entschlossen, für ihre Freiheit zu kämpfen oder bis auf den letzten Mann unterzugehen. Sie forderten volle religiöse Freiheit, die Fähigkeit, vor Gericht zu zeugen, genaue Festsetzung der Steuern, Aufhebung der Steuerpacht, die, ähnlich wie im vorrevolutionären Frankreich, zu großen Bedrückungen geführt hatte, die Möglichkeit, eigenen Grund und Boden zu erwerben. Auch die Bulgaren erhoben sich. Die furchtbaren Gräuel, die die irregulären Truppen des Sultans gegen sie verübten, wurden von Gladstone in feuriger Rede und Schrift angeprangert, wobei nach guter englischer Tradition christliche Humanität und politischer Geschäftssinn die konkurrierenden Motive bildeten. In der britischen Orientpolitik hatte sich nämlich eine sehr bedeutsame Wendung vollzogen. Man hatte das Prinzip der Integrität der Türkei zumindest in seiner bisherigen Unbedingtheit aufgegeben, weil man selber schon seit längerer Zeit die Annexion Ägyptens ins Auge gefasst hatte, das seit der Erneuerung des Suezkanals für die englische Weltherrschaft von unermesslichem Wert war. Als aber der Aufstand, obgleich von Serbien und Montenegro unterstützt, erstickt zu werden drohte und Russland infolgedessen zunächst im Herbst 1876 6 Armeekorps mobil machte und sodann im Frühling 1877 der Pforte den Krieg erklärte, erwachte in England die alte Sorge um Konstantinopel, und viele öffentliche Stimmen empfahlen einen ähnlichen Anschluss der Westmächte an die Türkei, wie er im Krimkrieg stattgefunden hatte. In diesen beiden kritischen Momenten wandte sich Carlyle wieder an die Times. Er bezeichnete den Türken als das Element der Anarchie in Europa, das nichts anderes verdiene als die nachdrückliche Aufforderung, Zitat, sein Antlitz quam primum nach Osten zu kehren. Zitat Ende. Die Erbitterung der Presse gegen Russland sei nichts als eine Folge tiefster Unwissenheit und elender nationaler Eifersucht. Und, Zitat, ungefähr ebenso beachtenswert wie der ohrenbetäubende Lärm eines Tollhauses. Zitat Ende. In dem ersten der beiden Briefe findet sich auch das Wort vom Unspeakable Turk, das nachmals geflügelt wurde, meist aber fälschlich Gladstone zugeschrieben wird. Vor Eröffnung der Feindseligkeiten hatte sich Russland der Neutralität Österreichs versichert, das sich dafür die Besetzung Bosniens und der Herzegowina ausbedang. Es war hauptsächlich das Verdienst Bismarcks, dass auch alle übrigen Mächte neutral blieben. Aufgrund einer von ihm erwirkten Erklärung des Zaren, dass er Konstantinopel nicht antasten und die Entscheidungen über die Friedensbedingungen einem europäischen Kongress überlassen werde. Nachdem mit Rumänien eine Militärkonvention abgeschlossen worden war, überschritt ein russisches Korps die Donau und besetzte die Dobrudscha. Das Hauptheer erzwang den Donauübergang bei Sistowa, eroberte den Schipka-Pass, der den Balkan beherrscht, und drang weiter vor. Nun aber trat eine Wendung ein. Der energische Osman-Pascha verschanzte sich bei Plevna und bedrohte die Russen, deren Gegenangriffe blutig zurückgewiesen wurden, in der rechten Flanke. Diese mussten, nachdem mehr als ein Drittel ihrer Streitmacht getötet oder verwundet worden war, zur regelrechten Belagerung schreiten, die General Todleben, der ruhmreiche Verteidiger von Sevastopol, leitete. Wären die Türken offensiv vorgegangen, so hätten sie die Russen wieder über den Balkan werfen können, zumal da diese nur minderwertige Gewehre und Geschütze besaßen und nicht einmal über die numerische Überlegenheit verfügten. Diese verschaffte ihnen erst das Eingreifen des rumänischen Hilfskorps. Aber trotzdem wurde Plevna erst durch Hunger bezwungen. Damit war aber der Krieg so gut wie entschieden. Die Russen nahmen nun, ohne weiteren nennenswerten Widerstand zu finden, Philippopel und Adrianopel und drangen bis vor die Tore von Konstantinopel. Dort wurde der Präliminarfriede von San Stefano geschlossen, in dem Bosnien und die Herzegowina für unabhängig erklärt wurden und die Türkei an Russland große Stücke Armeniens, an Serbien, Montenegro und Bulgarien den größten Teil ihrer europäischen Besitzungen abtrat. Besonders das Letztere wäre von Ostrumelien und fast ganz Mazedonien vergrößert und bis ans Ägäische Meer vorgeschoben, damit zur Balkanvormacht geworden. Der Pforte wäre in Europa im Wesentlichen nur Albanien, Konstantinopel, Adrianopel und die Chalkidike mit Saloniki verblieben. Dagegen aber erhoben sowohl Österreich wie England Einspruch und ein europäischer Krieg erschien am Horizont. Ihn beschwor der Berliner Kongress, auf dem Bismarck nach seinem eigenen berühmten Ausspruch als ehrlicher Makler fungierte, wozu Bleichröder, der es wissen musste, die Bemerkung machte, einen ehrlichen Makler gibt es nicht. Nach längeren Verhandlungen wurden die türkischen Abtretungen stark reduziert, blieben aber immer noch beträchtlich genug. Russland bekam in Asien Kars, Adahan und Batum. Rumänien musste zum Lohn für seine Hilfe das Stück von Bessarabien, das ihm der Pariser Friede zugesprochen hatte, an Russland zurückgeben und dafür die sumpfige Dobrudscha eintauschen. Montenegro wurde auf mehr als das Doppelte, Serbien um Altserbien vergrößert, Bulgarien zum selbstständigen, dem Sultan bloß tributären Fürstentum gemacht, aber auf das Gebiet zwischen Donau und Balkan beschränkt, während Ostrumelien unter türkischer Botmäßigkeit verblieb und bloß eigene Verwaltung erhielt. die Abtretung Thessaliens und des östlichen Epirus an Griechenland wurde der Pforte von den Großmächten empfohlen und 1881 tatsächlich durchgeführt. England erhielt den wichtigen Flottenstützpunkt Zypern, Österreich das Recht, Bosnien und die Herzegowina zu okkupieren, zum großen Verdruss der Italiener, die das Adriatische Meer samt Hinterland als Mare Nostro für sich reklamierten und als Entschädigung Trient verlangten, während Bismarck Albanien vorschlug. Die Hoffnung Russlands, durch die Autonomisierung der christlichen Völker die Balkanhalbinsel zu seinem Schutzgebiet zu machen, erfüllte sich nicht. Rumänien und Serbien, die sich bald darauf zu Königreichen erhoben, lehnten sich an Österreich. Bulgarien machte seine eigene Politik. Dort hatte die Sobranje den Prinzen Alexander von Battenberg zum Herrscher gewählt, der 1885 einen Aufstand in Philippopel zum Anlass nahm, als Fürst beider Bulgarien, Ostrumelien, seinem Reich anzugliedern. Diese Eigenmächtigkeit erregte in Petersburg große Missstimmung, und Serbien erklärte aus Gründen des Balkangleichgewichts sogar den Krieg, wurde aber in den Schlachten von Slivnica und Perot vollständig geschlagen und nur durch das Dazwischentreten Österreichs gerettet. Kurz darauf wurde Alexander von der russischen Partei des Offizierkorps nachts aufgehoben, über die Grenze gebracht und für abgesetzt erklärt. Er kehrte zwar bald wieder unter dem Jubel des Volkes zurück, dankte aber nun wirklich ab, da nach seiner Ansicht dem Lande durch den Druck Russlands der Weg zu einer gedeihlichen Entwicklung versperrt war. 1887 wählte die Sobranje den Prinzen Ferdinand von Sachsen-Coburg zum Fürsten, der gemeinsam mit seinem Minister Stambulow eine streng bulgarische, und das hieß damals so viel wie antirussische Politik verfolgte. Wie man sieht, beobachtete Russland am Balkan ein ähnlich unlogisches System wie Napoleon III. Gegenüber Italien und Deutschland. Die Befreiung der Völker zum Zweck der Unterwerfung unter seine eigene Botmäßigkeit. Krieg in Sicht. Aber auch im Westen stand Europa dauernd vor der Gefahr einer neuen Konflagration. Die französischen Wahlen im Jahr 1871 hatten eine große monarchistische Mehrheit ergeben, die zu 3/4 orleanistisch war, der Rest legitimistisch, nämlich bourbonisch. 1873 wurde zum Präsidenten MacMahon gewählt, der sich ganz offen als Platzhalter des Königtums bezeichnete. In demselben Jahr starb Napoleon III. Die Chancen für den Kandidaten der Legitimisten, den Grafen Heinrich von Chambord, Enkel Karls X., standen also sehr günstig, zumal da eine Fusion mit den Orleanisten zustande kam, denn der Graf war kinderlos und erkannte seinen Gegenpräpendenten, den Grafen von Paris, Enkel Louis Philipps, als Nachfolger an. Die Thronbesteigung Heinrichs V. wurde nur dadurch vereitelt, dass dieser sich weigerte, die Tricolore anzunehmen. Er war nämlich, womit seine Parteigänger gar nicht gerechnet hatten, ein wirklicher Legitimist. Dass er seine Position nur hätte behaupten können, wenn er die Wiedergewinnung Elsass-Lothringens versucht hätte, ist nach den Gesetzen der historischen Analogie so gut wie sicher. Aber auch unter der Republik stand der Krieg stets in drohender Nähe. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen, nicht gesprochen, hat diesmal der Gestalter der Sendereihe. Die nächste Folge können Sie Donnerstag, den 9. Mai 2013, 12 bis 13 Uhr hören.